du denkst. Lass mich nicht länger fragen. Sag mir, was du fühlst. Darauf warte ich seit Tagen. Sag mir, was dich quält. Irgendwas ist doch geschehen. Kamst du heute zu mir, um für immer zu gehen? Sag mir, was du denkst. Habe ich dich verloren? Hast du außer mir einen anderen geschworen? Aber das kann nicht sein, mon ami. Ich warte auf dein Nein, mon ami. Ich muss jetzt wissen, willst du dein Leben weiterleben, weiterleben mit mir? Sag mir, was du denkst. Sag, was ist nur geschehen? Kamst du heute zu mir, um für immer zu gehen? Ich warte auf dein Nein, mon ami. Ich muss jetzt wissen, willst du dein Leben weiterleben, weiterleben mit mir? Sag mir, was du denkst. Sag mir, was ist geschehen. Sag mir, was du willst. Und ich will dich verstehen. Sag mir, was du denkst. Sag mir, was ist geschehen.